Ja, bitte. Einmal Transsilvanien und zurück. Ein Reiseführer durch das Land des Schreckens. Von Uwe Nielsen. Mit Bianca Torturata, der Unschuld vom Bande, Jonathan, ihrem apfelbäckigen Verlobten, Professor van Helsing und ungeheuer vielen Ungeheuern. Elfte Folge. Ja, das muss ich Ihnen erzählen. Ihr Statten, von Schiller mein Name. Ich bin Taucher von Beruf. Ja, und da bin ich doch in eine Sache reingeschlittert. Ich sage Ihnen, also diese Kreatur von der blauen Lagune, ja, die hatte das Fräulein Bianca entführt. Und der Bräutigam, ein gewisser Jonathan Harker, also mit dem zusammen bin ich dann hinterher. Getaucht, versteht sich. Hinter die Kreatur her, wa? Aber wenn der Professor van Helsing nicht gewesen wäre, dann hätte uns die Kreatur glatt erwürgt. Ich sah ihn. Also, dann waren wir ja gerettet, nicht wahr? Aber Bianca und das andere Mädchen, die transsilvanische Schönheitskönigin Susi, die sind aus der Höhle von der Kreatur eine Treppe hochgeflüchtet. Und wir natürlich hinterher. Halt! Halt hier! Hier ist eine Tür! 837. Entschlossen. Hey! Hallo! Ist da niemand? Was soll der Radau? Sie! Oh, Verzeihung, Schwester. Wir suchen meine Braut Bianca. Hier gibt es keine Bianca. Was? Aber sie ist doch gerade mit dem anderen Mädchen diese Treppe hier aufgestiegen. Unsinn, diese Tür ist seit Wochen nicht mehr geöffnet worden. Wissen Sie überhaupt, wo Sie hier sind? Nein, keine Ahnung, Schwester. Aber wenn Sie es uns vielleicht mitteilen würden? Dies ist der Hintereingang zur Klinik von Dr. Jekyll. Und Sie sind? Schwester Heide. Dr. Jekyll und Schwester Heide. Moment mal. Mein Name ist Dr. van Helsing. Sie haben sicher schon von mir gehört. Ich hätte gerne den Kollegen Jekyll gesprochen. Das geht nicht. Und nun verschwinden, sonst gibt's Qualm auf der Alm. Auf der Alm? Wieso denn auf der Alm? Weil die Schwester Heidi scheint aus dem Gebirge zu stammen, wa? Ich habe da eine ganz andere Vermutung. Ja, jedenfalls eine ulkige Person. Schlägt uns da einfach die Tür vor der Nase zu. Tja. Ja, und wir? Was tun wir denn jetzt? Gegen diese Eichentür können wir kaum etwas ausrichten, Jonathan. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als wieder hinunterzusteigen. 834 Stufen. In die Höhle der Kreatur. 837. Nee. Ich glaube, bei Stufe 654 habe ich einen Seitengang gesehen. Der führt bestimmt in Freie. Oder war bei 465? Nee, 546 war, glaube ich. Wir werden sehen, von Schiller. Jetzt geht es erstmal wieder hinab. Jawohl. Wie sagt schon Schiller? Hier wendet sich der Jast. Geht's hier raus? Oh, Vorsicht, von Schiller! Wer wartet? Rittersmann oder Knopf? Nicht springen, von Schiller! Du Tauch! Der selige Schiller hatte recht. Der Gang führt ins Freie. Ja, da vorne! Licht am Ende des Ganges. Die Sonne hat uns wieder. Professor von Helsing! Hallo! War das nicht Ivan? Ja, allerdings, Jonathan. Er ist es. Da unten, in dem Ruderboot. Hallo, Professor! Wir kommen, Ivan. Wen hat Ivan denn da noch im Boot? Oh, darf ich vorstellen? Ist Branka Dudlewitsch, Schönheitskönigin von Südtransylvanien. Ivan wird Branka Manatschen, nicht wahr, mein Töpfchen? Grüß Gott! Einen echten Professor habe ich noch nie gesehen. Oh, wann du ihn länger kennst, Branka, wirst merken, ist auch nichts Besonderes. Sei doch still, Ivan. Aber wo ist Fräulein Bianca? Nichts gefunden? Gefunden, Ivan. Und wieder verloren. Ach, wie üblich. Nur bitteschön. Und jetzt? Wir gehen wieder suchen, oder? Natürlich, Ivan. Wir rudern zum Bootsanleger von diesem seltsamen Schloss Kolombowitz. Es sollte mich doch sehr wundern, wenn wir dort neben meinem lieben Kollegen Dr. Jekyll nicht auch unsere Bianca finden. Oh, Professor, Sie meinen, diese Schwester Heide hat uns belogen und Dr. Jekyll ist doch zu Hause? Mein lieber Jonathan, die Dinge liegen wahrscheinlich etwas komplizierter, als Sie glauben. Oh, Rudern zu Anlegern ist auch komplizierter als glauben. Mit so viel Leut im kleinen Ruderboot. Keine Angst, Ivan. Ich schwimme. Vorsicht, Sie spritzen. Wer ist denn dieser Hupfer, Ivan? Ist Jonathan Harker. Und schwimmt wie Haubentaucher. Vorwärts, Ivan! Die Zeit drängt. Du und deine blöde Idee, diese Treppen hinaufzusteigen. Mein Jonathan hätte mich schon längst gerettet. Und jetzt sitzen wir erst recht in der Patsche. Komm, reg dich nicht so auf. Woher sollte ich denn wissen, dass diese alte Schachtel uns hier einsperrt? Was die wohl mit uns vorhat? Oh, kannst du dir das nicht vorstellen? Nein, keine Ahnung. So, oh. Ihr habt keine Ahnung, was die alte Schachtel mit euch vorhat. Ach, du Liebe. Schwester Heide, Sie haben gelauscht. Nicht nur gelauscht, ihr beiden Hübschen. Ich beobachte euch Tag und Nacht. Was? Wirklich? Susi, wir haben uns nichts vorzuwerfen. Nein. Wann lassen Sie uns endlich wieder frei, Schwester Heide? Frei? Was ist schon Freiheit? Wir haben es doch sehr gemütlich hier, oder? Oh. Und Schwester Heidi hat noch einige Experimente mit euch vor. Was für Experimente denn? In dieser Klinik arbeiten wir an einem völlig neuen Verfahren für eine Frischzellenkur, meine Liebe. Oh. Eine Hormonkur ganz eigener Art. Bianca, was soll das bedeuten? Was meint sie? Lasst euch nur überraschen. Ihr werdet es erleben, meine Lieben, aber vielleicht nicht überleben. Oh. Nur Geduld. Morgen sehen wir uns wieder. Morgen? Ja, aber heute jedenfalls nicht mehr, denn heute gehe ich ins Maxim. Und drei. Und eins. Und zwei. Oh, Professor, wir nicht bald da. Bei Anleger von, wie heißt er, Dr. Jekyll? Jekyll, mein lieber Ivan. Dr. Jekyll. Da vorne sehe ich schon seinen Bootsteg. Aber was ist das? Was denn, Professor? Ja, sehen Sie nur da, Jonathan. Na, das ist doch diese Schwester Heide. In der Tat. Sie verlässt die Klinik. Wir müssen ihr nach. Vielleicht führt sie uns zu den Mädchen. Bianca. Oh ja. Ihr nach? Wie meine nach? Einfach weiter rudern, Ivan. Immer an der Küste entlang. Einfach rudern. Oh. Und wer rudert einfach? Eins. Ivan natürlich. Ach, Ivan, du bist so stark. Beim Rudern, beim Teufel. Bis wir ankommen in Krasnogorsk. Ivan, nicht mehr so stark, sondern schwach wie Weib. Branka, mein Täubchen. Das glaube ich nicht, Ivan. Mir scheint, Schwester Heide geht ins Hafenviertel von Krasnogorsk. Was? Oh mein Gott. Hafenviertel. Bitteschön. Ivan rudert nach Hafenviertel. Ja. Ja, und Bianca, was macht sie denn im Hafenviertel? Junger Herr, werden schon sehen. Ivan rudert kleiner Hafenrundfahrt. Vorsicht, Ivan, das Traumschiff. Ivan, so pass doch auf. Nur was ist? Ist doch nichts passiert. Doch, ich habe Schwester Heide aus den Augen verloren. Oh. Treten Sie ein, hier Sie sehen, was Sie noch nie gesehen. Hallo, Sie hallo, kommen, Sie wollen kaufen Schweinebilder? Na, Sie sagen, wie wär's denn mit uns beiden? Hast du Ivan schon gefragt in vorige Folge? Antwort ist immer noch nicht. Blöder Husk. Tisch ab, du Ziege, der hier ist bestens versorgt. Professor, in was für eine verrufene Gegend führen Sie uns hier? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ja, Jonathan. Hier regieren Laster und Sünde. Platz da für Laster meiniges. Ich bringe frische Madeln. Haha, Sündige. Oh Gott. Also wenn Bianca wirklich hier ist, dann fürchte ich das Schlimmste. Es ist ein übel beleumdetes Viertel, Jonathan. Da haben Sie recht. Aber wer weiß, ob Ihre Braut wirklich hier irgendwo steckt. Professor, schauen Sie. Davon geht Schwester Heide. Tatsächlich. Was sucht eine Krankenschwester bloß in diesem Unrat, Professor? Vielleicht wohnen auch in Ihrer Brust zwei Seelen, Jonathan. Wo geht hin, Schwester Heide? Im Nachtclub, ganz finsteres, da drüben. Ja, heute geht sie ins Maxim. Treten Sie näher, treten Sie ein. Reite großer Mulatschak in unseren Nachtclub Maxim. Freie Eintritt, aber nichts freie Madeln. Sollen wir Schwester Heide in diese Lasterhöhle folgen, Professor? Natürlich, Jonathan. Verzeihung, Chef, aber ist sich nur zutritt, wird zwielichtige Gestalten nichts für Milchgesichter wie dem da. Hey, mach Platz, du Portier von Rund. Oder Ivan putzt mit dir Straße dreckiges hier. Was sagst du nicht gleich, Briderchen? Tretet's ein. Und lasst alle Hoffnung fahren, dass ihr auch nur ein einziger Levonzi wieder herausbringt aus Maxim. Oh, mein lieber Schwan, ist ja ganz schön voll hier. Voll? Da sollten Sie mal das Maxim erst am Samstag sehen. Was, du kennst lokal Anrüchiges? Weißt du, Ivan? Ivan, siehst du irgendwo Schwester Heide? Nicht, Professor. Ivan sieht nur Madennackete und... Ja, da und Kellner, den ich kenne aus letzter Folge. Das ist möglich. An und für sich bin ich Fischer. Ah ja, ich kann mich erinnern, der Lupescu. Ja, richtig, Lupescu, der Fischer. Aber in Freizeit, ich Kellner hier in Maxi. Also wenn schon bitte... Shampoos, Schlibowitz oder Spezialität des Hauses. Was ist das denn, die Spezialität des Hauses? Ist bisschen Shampoos mit doppeltem Schlibowitz. Bringen Sie irgendwas und... Bitchen? Gibt es hier noch so etwas wie ein Chambre séparée? Hinterzimmer. Bitchen, ja, aber nur für Stammgäste. Auch nicht für 100 Levons? Ja, Bitchen, aber ist trotzdem... 200. Vielleicht nicht ganz unmöglich. Waren Sie vielleicht noch ein Hunderter? Mein letzter. Bitte, ja, macht nichts. Kommen hier entlang. Immer hinterher. Hinter mir, bitte. Verzeihung, dürfte ich... Passen Sie doch auf, Sie. Aber ich... Dr. Jekyll! Sind Sie es wirklich? Von Helsing. Was machen Sie denn hier? In solch einem Lokal. Das Gleiche könnte ich Sie fragen, Herr Kollege. Ich bin sozusagen nicht aus eigenem Antrieb hier. Was ist, Bitsche? Oder der Herr jetzt im Hinterzimmer oder nicht? Später vielleicht. Van Helsing, das ist ja wirklich eine Überraschung. Was führt Sie hier? Ich sah Ihre Schwester Heide hier hineingehen, ins Maxim. Ja, die Heide. Stimmt, ja. Aber die ist jetzt schon wieder fort, mein lieber Frensing. Tatsächlich? Ja. Wollen die Herren vielleicht zusammen im Hinterzimmer? Durch das Hinterzimmer ist sie hinaus, die Heide. Ja. Genau, und ich muss jetzt auch gehen, Van Helsing. Vielleicht besuchen Sie mich mal. Gerne, Dr. Jekyll. Ich werde kommen. Am besten gleich morgen. Wie? Ja, gut. Also dann, adieu, mein lieber Van Helsing. Adieu. Adieu, Dr. Jekyll. Bis morgen. Professor, Ivan hat durchsucht ganzes Lokal. Keine Spur von Schwester Heide. Ja, und auch nicht von Bianca. Gott sei Dank. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Liedchen, Firma Spezialität des Hauses. Bäh. Ja, Prost. Prost. Zdrowie. Oh, oh Gott. Ah. Bitte, die Herren, und jetzt Glasern werfen hinter sich, ist er üblich bei Mulatschak. Ja, ey! Aufwachen, Jonathan. Was? Oh, oh, oh, mein Kopf. Oh, oh nein. Wie viele Spezialitäten waren es denn gestern? Eine zu viel für Sie, Jonathan, wie mir scheint. Ivan! Ivan schon munter, Professor. Hat schon gemacht, Stündchen Frühsport. Aber Ivan... Nicht so laut, bitte. Sie müssen jetzt aufstehen, Jonathan. Ja. Wir wollen doch Dr. Jekyll einen Besuch abstatten. Ach so, ja. Ich komme... Oh. Oh, mein Kopf. Ivan kennt gutes Haus mit der Gegenkater. Ja? Ja, Kätzchen. Aber Ivan... Jonathan, nehmen Sie das hier mit einem Schluck Wasser. Wir müssen los zu Dr. Jekyll. Hey, Susi? Susi! Wo bist du? Oh mein Gott, sollte sie... Hallo! Hallo, Bianca! Ich bin hier im Bad. Ich habe mir gerade die Zähne geputzt. Oh Gott sei Dank. Wie spät ist es denn schon? Weiß ich nicht. Aber wenigstens war diese Schwester Heide noch nicht da. Oh, da, da kommt sie! Oh. Verzeihung, ich hatte ja keine Ahnung, was... Hier, was machen Sie denn hier in diesem Zimmer? Oh, Sie müssen Dr. Jekyll sein. Ja, ich bin es, aber... Herr Doktor, ja. Sie müssen uns freilassen, bitte. Hier, freilassen? Wieso denn? Ihre Schwester Heide, sie hat uns hier eingesperrt. Wirklich? Aber ich erinnere mich gar nicht. Natürlich lasse ich Sie frei. Kommen Sie mit. Moment. Susi? Ja. Susi, der Doktor lässt uns frei. Was? Wirklich? Ich habe ja gar nichts an. Aber Fräulein Susi, ich bin doch Arzt. Ja? Na gut. Kommen Sie nur. Moment, meine Damen, bevor wir gehen, darf ich Sie noch um etwas bitten? Ja, um was denn, Dr. Jekyll? Nun, diese Angelegenheit mit Schwester Heide ist mir sehr peinlich. Und sie könnte mir natürlich sehr schaden. Verstehen Sie? Wir werden nichts davon erzählen, Nein. Dr. Ehrenwort. Oh, nein, das ist schön. Ja, gut. Darauf sollten wir etwas trinken vielleicht. Nun, ja. So. Danke, Doktor. Gerne. Ja. Danke. Zum Wohl, meine Damen. Zum Wohl. Zum Wohl? Moment, ich habe da auch noch einen Schluck. So. Das war das falsche. Noch rechtzeitig, bevor dieser milde Trottel Dr. Jekyll euch freigelassen hätte. Dr. Jekyll, ich bin's, von Helsing. So öffnen Sie doch. Vielleicht er wieder in Maxim. Aber morgens um 11 oder immer noch. Was waren Sie denn schon wieder hier? Ich bitte um einen anderen Ton. Mein Kollege Jekyll hat mich eingeladen, ihn zu besuchen. Er ist nicht da. Aber das ist doch nicht möglich. Nun gut, Schwester Heide. Wir kommen wieder. Und irgendwann werden wir Dr. Jekyll antreffen. Dieser Tölpel von Helsing. Er hat doch keine Ahnung. Doch nun zu den beiden Mädchen. Und zu meinen Experimenten. Aus ihrer Hypophyse will ich mehr Elixier destillieren. Mehr! Ich habe nur noch eine Portion für eine Verwandlung. Wie wird mir? Was ist? Ich verwandle mich. Nein, ich will nicht wieder dieser Schwächling Dr. Jekyll werden. Nein! Guten Tag. Herr Bitsche, grüß Gott, der Herr, grüß Gott, wünschen bitte sehr, bitte nein, bitte sehr, bitte gleich. Moment, ich kenne Sie doch, ich habe Sie irgendwann schon gesehen. Das ist möglich, bitte sehr, bitte nein, an und für sich bin ich Kellner in Maxim, hier in Krasnogorsk, in meiner Freizeit aber ich Apotheker. Auch hier in Krasnogorsk. Aha, ja, Herr Magister, Sie kennen doch sicher Dr. Jekyll. Natürlich, bitte sehr, bitte nein. Der Herr Doktor kaufen ja immer bei mir ein. Bitte sehr, bitte nein. Alles in meiner Apotheke. Bitte sehr, bitte nein. Sie kennen ihn, den Dr. Jekyll. Bitte sehr, bitte nein. Ja, ja, ich bin selbst Arzt. Professor von Helsing. Sie haben wahrscheinlich schon von mir gehört. Bitte sehr, bitte nein. Nein, Herr Professor, habe nicht gehört von Herrn Professor. Bitte sehr, bitte nein. Der Herr Doktor, bitte sehr, bitte nein. Ja, er erzählt nicht viel. Bitte sehr, bitte nein. Er kauft nur, kauft. Und schon ist er wieder fort. Und was kauft denn mein lieber Kollege hauptsächlich bei Ihnen? Bitte sehr, bitte nein. Ja, also alles, bitte sehr, bitte nein, was er braucht. Nicht wahr? Penicillin, Streptomycin, Pflaster, Change 605. Moment. Change 605? Ja, bitte sehr, bitte nein. Sehr viel ist ein neues Produkt. Ja, bitte sehr, bitte nein. Ich weiß eigentlich gar nicht, wofür. Bitte sehr, bitte nein, aber es kauft eh nur der Herr Doktor. Change 605, Change 605, ja. Wenn das sein Geheimnis ist. Passen Sie auf. Stellen Sie mir doch bitte alles zusammen, was Dr. Jekyll immer bei Ihnen kauft, ja? Ja, natürlich. Bitte sehr, bitte nein. Bitte gerne. Es ist nur, mit Verlaub, scheiß teuer, was der Herr Doktor da immer... Wird das hier... Wird das reichen? Oh, bitte sehr, bitte ja. Jawohl, Herr Baron, Herr Professor, selbstverständlich. Ich werde sofort, ich eile. Bitte sehr, bitte ja. Bitte sehr. Was macht der Professor nur so lange in dem Labor? Er mixt und er mixt. Zweimal schon macht Puff und Professor ganz schwarz im Gesicht. Nicht ins Bett gehen. Aber es ist ja erst 5 Uhr nachmittags. Ah, Professor. Es ist geschafft. Hier, damit werden wir Bianca befreien. Ich bin gespannt, wer uns diesmal öffnet. Schwester Heide oder Dr. Jekyll? Dr. Jekyll. Mein lieber Van Helsing, schön, Sie zu sehen. Treten Sie doch ein, bitte. Und Ihre Freunde natürlich auch. So. Hier entlang, bitte. Danke, Dr. Jekyll, dass Sie Zeit für uns haben. Das ist doch selbstverständlich. Kommen Sie doch rein. Hier, vielleicht hier in den Salon. Nehmen Sie bitte Platz. Ivan will nicht sitzen. Wo du stehst, da will auch ich stehen, Ivan. Darf ich Ihnen was zum Trinken anbieten? Dr. Jekyll, wir wollten von Ihnen gerne, wissen... Gerne, Herr Kollege, was immer Sie haben. Ach, übrigens, Herr Kollege, ja. Ihre Schwester Heide... Möchte nicht vielleicht einen Schluck mit uns trinken? Heide? Nein, die ist verhindert. Ach, dann sind Sie ganz allein, oder? Oder haben Sie Gäste, Dr. Jekyll? Gäste? Ja, ich meine, mir scheint, da waren zwei... Zwei junge Damen vielleicht? Ja, Van Helsing. Das stimmt, ja. Bianca! Ruhig, Jonathan! Meinen Sie nicht, Dr. Jekyll... dass die beiden jungen Damen, die Sie eben erwähnten, gerne einen Schluck mit uns trinken würden? Die beiden? Die beiden mit uns? Ja, möglich. Wo sind die beiden nur? Moment, ich muss mich erinnern. Erinnern. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Entschuldigen Sie mich. Ich muss die beiden Damen suchen. Professor, glauben Sie, ruhig, Jonathan. Lassen Sie ihn. Er muss uns die Mädchen herbringen, bevor... Was bevor? Bevor Schwester Heide wieder auftaucht. Oh, Jonathan! Bianca! Endlich! Franka, Liebling, du, ich kann dir Sachen erzählen. Wie kommst du denn hierher? Hey, Moment. Wo ist Dr. Jekyll? Hier, Van Helsing. Hier bin ich. Mein Gott, was ist das? Er ist halb Dr. Jekyll und halb... Schwester Heide! Schnell, Ivan, halt sie fest. Ihr werdet hier nicht wieder herauskommen. Lass mich los, du Rosenschabdeibe! So, hier ist es, mein Elixier. Und gleich haben wir es wieder mit dem sanften Dr. Jekyll zu tun. Mund auf! Nein, niemals! In 30 Sekunden wird sich Schwester Heide in Dr. Jekyll verwandeln. Ivan, ich bin schon verwandelt! Was ist das denn? Das wird nicht Dr. Jekyll! Aber das gibt es doch nicht! Wie fühle ich mich mit einem Mal? Bin weder Jekyll, weder Heide. Was ist das für ein Untier? Und so stark für Ivan! Ivan kann nicht länger sein! Das habe ich ja noch nie von ihm gehört! Weg mit dir, du russische Laus! Ivan! Verflucht! Dieser Apotheker muss irgendetwas Falsches eingepackt haben. Was stellt ihr mich so an? Ich bin es! Ja! Der unheimliche Schneemensch! der Yeti vom Jungfernjoch. Dort will ich hin, zum Jungfernjoch. Und du, nein! Du kommst mit mir. Fortsetzung folgt.